Kundgabe 2476. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.09.1942. Geistige Umwälzung. Neuformung. Kampf gegen Lehre Christi. Wie sehr die Welt noch im Irrtum wandelt, das ist aus der irrigen Auffassung zu ersehen, die unter der Menschheit verbreitet ist. Dass sich eine geistige Umwälzung herbeiführen lasse, auf dem Wege planmäßiger Neuformung auf religiösem Gebiete. Diese Ansicht liegt dem ganzen Streben zugrunde. Das in alle bestehenden Geistesrichtungen eingreift, um diese zu unterbinden oder aufzulösen. Und es bedenken die Menschen nicht, dass geistige Bestrebungen ohne allen Zwang durchgeführt werden müssen, sollen sie wirklich tief innerlich empfunden werden. So wie die geistige Freiheit unterbunden wird, also der Mensch in seinem Streben gehindert oder er in eine Geistesrichtung hineingedrängt wird, kann von geistiger Entwicklung des Menschen keine Rede sein, denn diese bedingt völlige Willensfreiheit. Folglich lässt sich eine geistige Entwicklung niemals auf schematischem Wege erzielen. Die Welt, das heißt, die weltlich gesinnte Menschheit, strebt aber auch keine geistige Höherentwicklung der Seele an, sondern sie sucht nur das Bestehende aus der Welt zu schaffen und will dafür etwas Neues setzen als Ausgleich. Es soll das Neue gleichsam alles Bisherige übertreffen. Es soll alle Lehren verdrängen, die bisher den Menschen geboten wurden. Und so soll auch die Lehre Christi verdrängt werden und also ersetzt durch menschlich zusammengetragenes Gedankengut, durch ein Wissen irregeleiteter Menschen, die nun wieder Irrtum unter den Menschen verbreiten wollen. Von der Wahrheit hat sich die Menschheit schon sehr weit entfernt, doch sie hält noch gewissermaßen an den alten Überlieferungen fest, die noch Wahrheit in sich tragen. Nun aber sollen auch diese noch verworfen werden, und was als Ersatz dafür den Menschen geboten wird, das trägt keinen Funken Wahrheit in sich, sondern es sind Ideen irdisch gesinnter Menschen, denen jegliches Licht mangelt und die in geistiger Dunkelheit auf Erden wandeln. Sie leben selbst im Irrtum und suchen diesen nun auch zu verbreiten. Und sie finden wenig Widerstand, denn die Menschheit ist selbst in tiefster Finsternis und daher erkennt sie nicht, was Wahrheit und was Irrtum ist. Und noch weniger erkennt sie, dass eine solche geistige Umwälzung nimmermehr sich vollziehen kann. Denn es suchen die Menschen, das Wort Gottes zu verdrängen. Dieses aber ist unvergänglich und wird bestehen, solange die Erde besteht. Folglich ist der Kampf gegen die Lehre Christi, die nichts anderes ist als das Wort Gottes, aussichtslos. Denn nimmermehr lässt Gott zu, dass eine Geistesrichtung Oberhand gewinnt, die sich gegen die göttliche Liebelehre richtet. Und daher können die Menschen Pläne schmieden, wie sie wollen. Sie werden zu keinem befriedigenden Ergebnis kommen, weil sie gegen Gott und sein Wort selbst vorgehen und daher ständig verlieren müssen. Denn Gott und sein Wort sind unvergänglich. Was Menschen aber entstehen lassen, hat keinen Bestand und muss sonach in sich selbst zerfallen. Amen.